bist würdig. Sehen, wie sich wirklich diese Räder der Herrlichkeit bewegen, die Hesekiel gesehen hat in seiner Vision. Während wir singen, während wir einfach weiter singen, lass uns nochmal alle wirklich unsere Stimme erheben. Lass uns nochmal singen, du bist herrlich. Das sind Räder in den Rädern, die sich drehen, die sich bewegen. Es ist wie ein Drehen in der Herrlichkeit. Des Herrn ist hier. Oh, die Räder der Herrlichkeit bewegen sich hier im Raum. Die Herrlichkeit rollt. Sie rollt hier in diesen Raum. Sie rollt in diesen Raum immer mehr. Es ist wie wenn unser Gesang wirklich die Räder zum Drehen bringt. Wir beugen uns vor deiner gewaltigen Herrlichkeit, Herr, die über uns hinwegrollt heute Morgen hier, Herr, die über uns drüber geht, Herr, das Kavot deiner Herrlichkeit, Herr, es sich auf uns lagert, Herr, wir beugen unsere Knie vor diesem Gewicht deiner Herrlichkeit, Herr, wir danken dir, Herr, dass du Wohnung nimmst in uns, Herr, dass du Wohnung nimmst in unserer Mitte, Herr. Herr, wir wollen nicht nur einen Besuch von dir erleben, Herr, sondern wir wollen, dass du Wohnung nimmst in unserer Mitte, Herr. Wir wollen, dass du Wohnung nimmst in unserem Herzen, Herr. Oh, wir ehren deine Herrlichkeit, Herr. Wir ehren deine Präsenz, Herr. Wir ehren, Herr, die Räder deiner Herrlichkeit, Herr, die in unserer Mitte rollen, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir. Alle Ehre sei dir, Herr. Alle Ehre sei dir auf dem Thron. Majestät, herrlicher Gott, König der Könige, Herr der Herren. Oh, wir ehren dich, Herr, wir ehren dich, Herr. Wir ehren dich, Herr, du bist herrlich, du bist heilig, du bist würdig, unseren Lobpreis, unsere Anbetung zu nehmen. Du allein bist würdig, und das Lamm auf dem Thron. Ein wie mit einer Decke, Herr, du umhüllst uns mit der Substanz deiner Herrlichkeit, mit den Kräften der zukünftigen Welt. Oh, wir danken dir, lebendiger Gott. Du hast deine Gegenwart verheißen in der Mitte des Lobpreises deines Volkes. Und wir geben dir Ehre. Wir beten dich an. Ja, da, da, da, du, du, du, du. Yeah. im Geist einen Amboss gesehen. Ein Amboss, auf dem Eisen geschmiedet wird. Und ich habe eine Eisenstange gesehen und sie war in der Mitte glühend, weißglühend, heiß. Sie war im Feuer und ich habe dieses Wort gehört im Geist, gerade eben, während wir hier angebetet haben, dieses Wort gehört, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Oh. Und ich glaube, dass heute Morgen hier einige sind und du bist in dieser Position. Das sind Umstände, das sind Schwierigkeiten in deinem Leben. Und all das hat aber dazu geführt, dass du so heiß wie nie zuvor bist für Gott, für Jesus, für sein Wirken in deinem Leben. Und Gott sagt, ich schmiede das Eisen in dieser Zeit, ich schmiede, ich forme dich, ich bringe dich zurecht, ich bringe dich in die richtige Form. Lass es zu, bleib in diesem Feuer, bleib in dieser Hitze, bleib in dieser Entschiedenheit, auch wenn die Umstände sich vielleicht wieder verändern und Dinge im Äußeren wieder leichter sind, bleib in diesem Feuer, sagt der Heilige Geist, bleib in diesem Feuer, denn ich bin der Gott, der mit Feuer antwortet und ich bin der Gott, der mit Feuer wirkt. Ja, das Wort Gottes sagt in Hebräer 12, 29, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Und er brennt all die Dinge weg in unserem Leben, die nicht zu uns gehören und die uns hindern daran, die Bestimmung Gottes zu erfüllen. Und er nimmt all das weg, was dich unfrei macht und er nimmt all das weg, was dich knechtet und er nimmt all das weg, was dich an deiner Bestimmung hindert. Er nimmt all das weg. Du bist im Feuer Gottes. Oh, du bist im Feuer Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich sehe gerade, wie wirklich dieses Feuer, wie Gott hier wirklich so einen Ort des Feuers eröffnet hat. Und wenn du spürst, ja, ich bin gerade wirklich in diesem Feuer Gottes, ich bin wirklich in dieser Formung, ich bin in diesem zurechtgebracht werden, ich bin in diesem geformt werden, ich bin an diesem Feuerort, ja, der nicht immer nur angenehm vielleicht ist, aber ich bin an diesem Feuerort. Dann komm einfach gerade jetzt hierher, weil Gott möchte etwas tun in deinem Leben. Er ist der Gott, der mit Feuer antwortet. Er ist der Gott, er ist der Gott, er ist der Gott, der dich formt. Er ist der Gott, oh, der mit Feuer formt. Er ist der Gott, der dich zurechtbringt. Er ist der Gott, oh, der alles in seine Ordnung bringt. Er ist der Gott des Feuers. Oh, er ist der Gott des Feuers. Halleluja. Er ist der Gott des Feuers. Oh, er ist der Gott des Feuers. Oh, er ist der Gott des Feuers. Oh, Shekaramando. Es muss jetzt gehen in Jesu Namen. Oh, Fire. Hey, Fire. Jesus. Oh, Fire. Oh, Fire. Jesus. Oh, Jesus. Sharamada karamado lolomo sarara. Oh, danke, Jesus. Oh, danke Jesus für dein Feuer. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, du bist der Gott, der mit Feuer antwortet, Herr. Halleluja. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Freiheit in Jesu Namen. Oh, Freiheit. Shakaramando, sakaramando, dos sakaramando, la la la la la. E karamasa karala la la la. O rakamana sakaramando, do do do, shakarara. Oh, fire, fire, fire, fire, fire, oh fire, fire, fire, halleluja, halleluja. Ich sehe eine Frau im Geist, du bist hier und es ist so, das ist wie ein, ja, das ist so ein Rumoren in deinem Bauchbereich, das sind auch Schmerzen, Krämpfe, Dinge. Vielleicht gibt es eine ärztliche Diagnose auch, aber Gott zeigt mir, da ist noch mehr als diese ärztliche Diagnose. Da ist mehr als eine medizinische Sache. Gott möchte dich davon etwas befreien. Gott möchte dich von etwas freisetzen. Seine Frau im Bauchbereich, und das ist wie so ein Rumoren. Immer wieder, nicht nur jetzt heute Morgen hier, sondern immer wieder. Und Gott möchte dich davon etwas freisetzen. Komm einfach her, komm einfach her, komm einfach her. Halleluja. Komm, geh einfach in den Geist Gottes, geh einfach in den Geist Gottes. Halleluja. Oh, in dem Namen Jesu Christi. Oh, durch die Kraft des Heiligen Geistes befehle ich jetzt, diesen unreinen Geistern aus deiner Seele, aus deinem Körper herauszukommen. In dem Namen Jesu Christi jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Feuer Gottes, Feuer Gottes. Oh, Feuer Gottes auf alles. Alles verzehrt, was nicht da hineingehört, in dem Namen Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. Halleluja. Der Friede Gottes erfüllt dein Herz, der Friede Gottes erfüllt dein Körper. Schluss mit den Symptomen, Schluss mit der Unruhe, Schluss mit den Quälen, Schluss mit den Schmerzen, Schluss mit den Krämpfen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Fire, fire, fire, fire. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, fire. Das ist extrem stark. Oh, das ist extrem stark. Halleluja. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Ah. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes. Ja, Jesus, danke, Herr. Danke, alles, was nicht hineingehört, geht raus. Oh, jetzt, yes. Und dein Geist des Feuers übernimmt. Oh, in Jesu Namen, Herr. Halleluja, Halleluja. Oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus. Jesus, zwei, drei Leute vom pastoralen Team können noch mit dazukommen und mit unterstützen, weil das Feuer überall. Halleluja. Komm einfach, hilf mit. Hände auflegen. Halleluja. Danke, Jesus. Und Jesus, Jesus, Jesus. Danke, Jesus, für dein Feuer. Oh, danke, Jesus, für dein Feuer. Danke, Jesus, für dein Feuer. Oh, danke, Jesus. Oh, Jesus. Touch the Lord. Oh, touch the Lord. Touch the Lord. Touch the Lord. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, da findet göttliche Umgestaltung statt. Oh, göttliche Umgestaltung. Bei einigen ist es so, wie wenn das Unterste zu Oberst gekehrt wird. Es fühlt sich so an, wie wenn das Unterste zu Oberst gekehrt wird. Aber Gott sagt, das ist mein Werk. Das ist mein Werk. Ich stelle dich auf die Füße. Ich stelle dich aufrecht in meine Herrlichkeit. Frisch und mit Jubel. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Komm mal her. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Feuer. Oh, leg mal deine Hand auf deinen Bauch. Halleluja. Ja, danke Jesus, von innen raus, von innen raus, von innen raus, von innen raus, von innen raus. Das Feuer ist alles verzehrt, was nicht in diesen Körper und in diese Seele hineingehört jetzt. In dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, in Jesu Namen. Du darfst deine Hand auch noch da drauf legen, genau, in Jesu Namen. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Danke, Vater, Herr, für das Erneuernde, das Verzehrende, das neuschaffende Feuer in dem Namen Jesus. Ich sage jetzt göttliche Ordnung in diesem Körper, in dem Namen Jesu Christi. In Jesu Namen. Und ich sage, diese Not wird sich nicht ein zweites Mal erheben. In Jesus' Name. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh. Jesus, Jesus, streckt einfach eure Hände aus, wenn ihr das Feuer Gottes in eurem Leben wirksam sein lassen wollt. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Schaut mich einfach mal an. Halleluja. Ich zähle jetzt bis drei, und wenn ich bis drei zähle, dann setze ich das Feuer Gottes frei. Und einige werden spüren, wie es wirklich von Kopf bis zum Fuß durch ihren Körper durchgeht. Manche werden vielleicht zunächst gar nichts spüren, aber du wirst trotzdem, im Nachhinein wirst du merken, wie Gott in deinem Leben wirkt. Halleluja. Lass einfach zu, dass der Heilige Geist dich berührt. Wenn du fällst, dann fällst du. Du fällst weich, weil hinter dir sind andere, auf die du fällst. Halleluja. Danke, Jesus. Aber lass einfach den Heiligen Geist wirken. Lass einfach den Heiligen Geist wirken. Schau mich einfach an. In Jesu Namen, ich setze jetzt das Feuer Gottes frei über jedem Einzelnen hier, der seine Hände ausgestreckt hat, in dem Namen Jesu Christi. Und ich sage jetzt, Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Auf! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Auf! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Lass dich berühren vom Heiligen Geist! Lass dich berühren vom Heiligen Geist! Er ist der Gott, der mit Feuer antwortet! Oh, er ist der Gott, der mit Feuer antwortet! Oh, Jesus! Jesus! Jesus! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Tu dein Werk, Herr! Tu dein tiefes Werk, Herr! Oh, tu dein Werk der Umgestaltung, Herr! Tu dein Werk der Erneuerung, Herr! Tu dein Werk der Befreiung, Herr! Oh, tu dein Werk des Verzehrens, Herr, von allem Alten, Herr! Von allem, was nicht zu uns gehört, Herr! Tu dein Werk! Oh, tu dein Werk! Tu dein Werk! Tu dein Werk! Oh, tu dein Werk! Oh, Feuer! Jesus, auch über Livestream! Das Feuer Gottes ist am Wirken. Halleluja. Halleluja. Oh, wir geben dir die Ehre, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir loben dich, Herr. Oh, du bist der Gott, der mit Feuer antwortet, Herr. Oh, du bist der Gott, der mit Feuer antwortet, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Fire. Ich sehe die Feuersäule über dir stehen. Ich sehe die Feuersäule über dir stehen. Du bist in dieser Verbindung direkt zu dieser Shekinah-Feuersäule. Und das sind Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder in einer Dimension, wie es noch nie zuvor war. Oh, in Jesu Namen. Fire! Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Jesus, we love your mighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. dass du uns heiß machst in der Liebe, Herr. Heiß machst für dich, Herr. Heiß machst für die Menschen, Herr. Heiß machst für die Liebe, Herr. Oh, Jesus, danke für heiße Liebe, Herr. Heiße Liebe in unserer Mitte, Herr. Heiße Liebe zu dir, Herr. Heiße Liebe zu den Menschen, Herr. Oh, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt darfst du zu deinem Platz gehen und dein Herz öffnen für das Wort Gottes, das heute auf dem Boden deines offenen Herzens fällt und dich weiter verändert. Amen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Begrüß mal mit mir zusammen meine wunderbare Frau, die uns heute Morgen das Wort Gottes bringen wird. Halleluja. Gib dir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Oh, ist so stark. Hast du es genossen? Genießt du deinen Gott? Weißt du, wir sind für nichts anderes geschaffen worden, als diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. Von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Oh, wo unsere Tiefe seiner Tiefe zuruft und seine Tiefe unserer Tiefe. Halleluja. Oh. Ja, du kannst schon mal echt überwältigt sein von deinem Gott, oder? Wofür leben wir denn? Nicht irgendein Programm durchzuziehen, sondern echt überwältigt zu sein von unserem Gott. Übernommen zu sein von unserem Gott. In ihm zu sein. Oh, in ihm zu sein. Und in ihm zu bleiben, wie es in Johannes 15 heißt. Uiuiui. Oh ja, wir dürfen das zulassen. Weißt du, wir dürfen und sollen Gott zulassen in uns. Einfach zulassen. Ja, Herr, ich mache mich auf, wie es Michael am Anfang gesagt hat. Wir öffnen die Tür. Wir öffnen die Tür unseres Herzens. Sonst bringt das ja alles mit Jesus nichts, ne? Muss man sagen. Oder ist sehr trocken. Aber wenn du die Tür deines Herzens öffnest Und vielleicht weißt du sogar, Herr, wie soll ich denn jetzt die Tür meines Herzens wirklich weit machen? Sag's einfach. Sag's einfach, Herr, ich mach die Tür meines Herzens weit und auf, damit du in deiner ganzen Fülle in mir sein kannst. Ich halte nichts zurück, sondern ich mache mich ganz weit auf. Oh, für das Leben, erst das Leben im Überfluss. Wo wollen wir denn noch suchen nach dem Leben? Er ist schon da. Weißt du, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann ist Gott in dir. Er ist in dir, in deinem Geist. Das heißt, in deinem Sein. Wir sind Geist. Wir sind aus Gott geschaffen. Wir sind Geist. Und Gott wohnt. Er hat Wohnung genommen. Wenn wir gesagt haben, Jesus sei mein Herr, dann ist er wirklich, er ist wirklich gekommen. Er ist auch nicht wieder rausgegangen. Es sei denn, du hast es ihm gesagt. Dann ist heute deine Chance, ihn wieder einzuladen. Sag, Jesus, ich will nur dich. Ich habe an so vielen anderen Quellen getrunken und es hat mich nicht satt gemacht. Und ich glaube, das wissen die meisten, dass es andere Quellen gibt. Und du denkst, und der Feind, der Teufel sagt dir, boah, da wirst du satt. Das musst du dir geben, das musst du trinken. Aber mit der Zeit merkst du, das macht mich gar nicht satt. Das macht mich sogar noch hungriger. Bis du Jesus findest. Und von ihm trinkst und lernst von ihm zu trinken und aufzunehmen im Geist. Oh. Weil er will uns wirklich sättigen. Er will uns in der Tiefe sättigen. Er sehnt sich danach, nach dieser Gemeinschaft mit uns. Von Herz zu Herz. Nichts anderes wird uns zufriedenstellen. Du kannst nach Ruhm streben, kannst nach Millionen streben. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, wenn du es fürs Reich Gottes einsetzt. Super. Wenn es nicht dich hat, das Geld, sondern du das Geld. Aber wenn er die Nummer eins ist, dann wird alles gut. Das Windeln wechseln oder was du zu tun hast, wird herrlich. Mit ihm, da lachen zwei. Und noch mehr. Einfach alles mit ihm machen. Das macht richtig glücklich. Willst du richtig glücklich sein? Sehnt sich danach, dein Herz danach? Ja, ich will so richtig glücklich sein. Ich will so richtig glücklich sein. Dann ist das Rezept, einfach immer mit ihm zusammen zu sein. Wenn andere Gedanken dich attackieren oder du mit allem Möglichen beschäftigt bist, dann, aber ich sage es auch immer wieder, ich sage, Herr, das will ich nicht. Ich will mit dir beschäftigt sein. Und alles andere löst sich dann. Und dann befehle ich auch meinen Gedanken so, ihr ordnet euch jetzt Jesus unter und ihr richtet euch auf ihn aus. Das müssen wir machen, weil wir leben in dieser Welt, wo es viele Gedanken gibt und Sachen gibt. Und wir haben natürlich auch vieles zu tun. Aber es wird alles so gut, wenn wir es aus ihm heraus machen. Dann kannst du am Fließband stehen und es ist herrlich. Halleluja. Dann kannst du viel zu tun haben. Und du wirst nicht gestresst. Das ist so gut, weil wir es aus ihm machen. Aus der Beziehung zu ihm, aus dem auch gefunden sein von ihm. Aus seiner Fülle, aus seiner Liebe. Weißt du, in ihm kommt unser Herz zur Ruhe. Und das möchte er in dieser Zeit. Er will nicht, dass wir gestresst von einer Sache zur nächsten laufen, sondern im Frieden. Oh, im Frieden. Er bringt uns in den Frieden, wenn wir es zulassen. Wenn wir es zulassen, wenn wir diesen Frieden zulassen, den Friedefürsten in uns zulassen, der uns so sehr liebt. Oh, der uns so sehr liebt. Der uns nicht verurteilt. Oh, was hast denn jetzt schon wieder diese ganze Woche gemacht? Sondern er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Komm her zu mir. Ruh aus. Und weißt du, wir können zu ihm kommen. Warum können wir als Menschen zum heiligen Gott kommen? Das ist ja eigentlich ein Unding, oder? Seit dem Kreuz von Jesus ist es kein Unding mehr. Halleluja. Es heißt in 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm werden würden. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden, nicht dadurch, dass wir so gut waren, dass wir alles richtig gemacht haben. Er hat es gemacht. Und jetzt dürfen wir uns daran freuen und sollen uns daran freuen und darin leben. Herr, danke. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden. Durch dein Werk am Kreuz, in dem du zur Ungerechtigkeit wurdest, bin ich gerecht geworden. Halleluja. Und wenn der Feind ankommt und sagt, von wegen, du gerecht, was hast du da wieder gedacht oder gemacht oder gesagt? Dann sagst du, okay, ja, tut mir leid, sorry, wo ich einen Fehler gemacht habe. Komm mit zu Gott. Und wir sagen gleichzeitig, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und du gehst, Verkläger der Brüder. Und du hast nichts in mir, weil mein Gott mich gerecht gemacht hat. Und er hat sein Wohlgefallen an mir. Wie der Vater das zu Jesus gesagt hat, bei der Taufe. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. So sagt es zu dir heute Morgen und immer. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. An dir habe ich Wohlgefallen. Lass das in dein Herz rein. Das Gottes sagt. Er steht nicht mit dem Finger und sagt, was alles nicht passt. Er weiß, dass du ihn liebst und er weiß, dass es immer besser wird, auch im Äußeren. Aber er sagt, du bist meine Gerechtigkeit und ich habe dich gewaschen durch das Blut meines Sohnes und ich sehe dich durch das Blut meines Sohnes. Und deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für dich, weil du zu mir gehörst. Oh, wir gehören zu Gott. Wir gehören zu ihm. Er hat uns das größte Geschenk gemacht, das es geben kann. Wir sind seine Kinder geworden. Wir sausen nicht mehr irgendwo verloren rum. Wir wissen, zu wem wir gehören. Oh, wir haben ihn gefunden. Er hat uns gefunden. Wir haben ihn gefunden. Kein Blatt Papier passt mehr zwischen uns. Nichts passt mehr zwischen dich und Gott. Weil Jesus dich frei gemacht hat. Und weil er den Zugang zum Vater geöffnet hat. Du hast jederzeit Zugang. Wir haben immer Zugang zum Vater. 24 Stunden. Ist es nicht ein herrliches Leben? Können wir uns da noch dauernd beschweren und rumjammern? Wenn uns das immer tiefer bewusst wird, was wir bekommen haben, was für ein Geschenk Gott uns gemacht hat mit seiner Liebe und mit seinem Frieden. Ich bin so zu Gott gekommen. Ich habe meinen Bruder gesehen, der so einen Frieden hatte, weil der war schon bei Jesus. Und er hatte schon den Friedefürsten. Und ich bin rumgesaust und hatte diesen Frieden nicht. Den hat niemand ohne Jesus. Und ich bin so eifersüchtig geworden. Und habe gesagt, oh, diesen Frieden, das, was er hat, das brauche ich. Das brauche ich in meinem Leben. Ich bin nicht satt. Ich bin nicht gesättigt. Ich habe auch an allen möglichen Wassern getrunken. Und ich bin nicht satt geworden. Aber als der Friedefürst in mein Leben kam, oh, da kam Friede, endlich Friede in mein Leben. Weißt du, und wir brauchen ihn immer. Ja, es ist nicht einmal, dass du, wenn du ihn empfängst, dann ist Friede da. So, wir strecken uns jeden Tag, gerade in dieser Zeit, nach seinem Frieden aus. Nach der Gemeinschaft mit ihm. Oh, es ist das Kostbarste, was wir haben. Wir haben uns die letzten Wochen uns mit Beziehungen beschäftigt und es ist so wichtig. Und deshalb passt es heute so, dass wir uns mit der Beziehung zu ihm beschäftigen. Halleluja. Und gucken, wie leben wir diese Beziehung? Wie lebe ich diese Beziehung eigentlich mit ihm? Jeden Tag. Was mache ich, dass es stärker wird? Willst du, dass es noch immer stärker wird? Oh, wir sind dafür geschaffen, weißt du, er ist die wunderbarste, die spannendste Person des ganzen Universums. Und es gibt so viele Facetten an Gott, die wir noch nicht erkannt haben. Du sagst, oh, ich habe schon ziemlich viel erkannt von Gott. Und es ist gut. Das ist wunderbar. Aber da gibt es doch ganz viel. Das geht in die ganze Ewigkeit weiter. Wir werden die ganze Ewigkeit immer mehr Facetten von Gott erkennen. Oh, das ist so wunderbar. Es wird nicht langweilig. Wir werden nicht auf einer Wolke segeln die ganze in alle Ewigkeit und einen Maßkrug in der Hand haben. Das ist doch der Bayer im Himmel, ne? Genau. Also auch, ja, auch, ja, für alle Bayern unter uns. Himmlischer Wein und gibt's dann. Ich weiß nicht, ob es himmlisches Bier gibt, weiß ich gar nicht. Da sind einige ganz überzeugt. Wird er alkoholfrei sein? Weiß ich jetzt auch nicht. Wir können ihn jedenfalls gut vertragen, er wird uns nicht schaden. Oh, Halleluja, ist das nicht wunderbar? Ist nicht wunderbar, was er aus uns gemacht hat? Und dass wir, weißt du, ihn erkennen können. Das heißt in Epheser 3, 17 folgende, da betet Paulus, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Eingewurzelt sein, immer tiefer und gegründet in Liebe, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, also die Breite Gottes, seine Länge, seine Höhe, seine Tiefe, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Oh, streckst du dich aus und sagst, ja, ich möchte die Breite, ich möchte die Höhe, ich möchte die Tiefe, Herr, von dir erfahren. Mit allen Heiligen zusammen. Das ist so wunderbar, es ist mit allen zusammen. Es ist nicht einer alleine, der sich in sein Zimmer zurückzieht und sagt, ich werde jetzt alleine die ganze Fülle Gottes erfahren. Es ist gut, wenn du dich in dein Zimmer zurückziehst und sagst, Herr, ich will dich tiefer erkennen. Aber es ist mit allen zusammen. Mit allen zusammen erfahren wir die Breite und Höhe und Tiefe Gottes. Und es ist so gut, weißt du, weil wir aus ihm geschaffen sind, korrespondiert ja unser Inneres damit, weil es hier auch Tiefe und Breite und Höhe in unserem Geist gibt. Und das ist so herrlich, Halleluja. Und wir erkennen die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Immer tiefer. Weißt du nicht, dass wir einmal erkennen, boah ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, powerful, stark, sondern das erkennen wir immer tiefer. Diese Liebe. Und immer mehr kommt diese Liebe in uns hervor. Weil wir haben seine Liebe empfangen. Wir sind neue Schöpfung geworden. 2. Korinther 5, 17. Und wir haben seine Natur bekommen. Und damit ist seine Liebe, Gottes Liebe, seine Liebe in uns, dass wir uns sogar hingeben können für andere. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, diese Geschichte, sie fällt mir gerade ein von dem Mann, der mit seinem Sohn und dessen noch ungläubigen Freund aufs Meer rausgefahren ist. Und es kam ein Sturm auf und sie sind gekentert. Und es gab eine Planke. Und die Frage war jetzt, wem wird er, also der, und der Vater hatte diese Planke in der Hand. Und er wusste, sie werden untergehen, sein Sohn und der andere. Er hatte genug Kraft, aber er wusste, einer der Sohn, der schon gläubig war, und der andere, der nicht gläubig war, der Freund, sie werden beide untergehen. Und er hatte die Wahl, wem er diese Planke zuwirft. Und alle menschliche Liebe würde sagen, natürlich meinem Sohn. Ist ja klar, ist ja mein Sohn. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat die Planke dem Freund zugeworfen, der noch nicht gläubig war. Und das ist eine Liebe. Das kann nur jemand tun, in dem Jesus wohnt. Ich glaube nicht, dass es jemand tun könnte, in dem Jesus nicht wohnt. Aber die Liebe befähigt uns sogar dazu. Stark, oder? Aber das ist die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat, mit der Vater seinen Sohn hingegeben hat. Und mit dem wir jetzt in Gemeinschaft leben dürfen, weil er uns frei gemacht hat. Und jetzt können wir die ganze Fülle Gottes erkennen, seine Liebe. Und was passiert, je mehr wir mit ihm zusammen sind, je mehr wir seine Gemeinschaft suchen, wir werden immer glücklicher. Ich sagte, ich probiere es aus, ja? Machen wir mal ein Projekt, okay? 4 Wochen. Oder sagen wir schon mal 1 Woche, ja? Bis nächsten Sonntag. Such mal richtig die Gemeinschaft mit ihm diese Woche. Und dann melde dich bei mir, ob du glücklicher oder unglücklicher geworden bist in der Woche. Ob es dir besser ging oder schlechter ging in der Woche. Und du sagst, ich habe gar keine Zeit. Wie soll ich Gemeinschaft mit Gott haben? Ich muss arbeiten. Und er sagt, du, dann nimm dir am besten morgen, wenn es so eine Viertelstunde ist, aber nimm dir die Zeit. Wir brauchen, weißt du, wir leben die Gemeinschaft den ganzen Tag, bei allem, aber wir brauchen auch diese Zeiten, diese besonderen Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen vor Gott. Wo wir alles hinbringen zu ihm. Halleluja. Wo wir uns in seiner Liebe baden. Wo wir auftanken. Damit wir Kraft haben für alles. Und in diesen Zeiten, oh, da gibt er uns Kraft. Da gibt er uns Kraft. Da gibt er uns alles, alles, was wir brauchen. Halleluja. Halleluja. Ich habe eine wunderschöne Bibelstelle. Ja, es ist einmal 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Also wir sind berufen. Wenn du dich fragst, was ist meine Berufung? Dann sage ich dir, deine erste Berufung ist nicht dein Dienst. Nicht, was du für Gott machst. Nicht eine gute Ehe zu führen, Kinder aufzuziehen. Deine erste Berufung ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dann natürlich mit den Geschwistern auch. Das ist unsere erste Berufung. Und der Feind, der rüttelt daran und der will uns die Zeit klauen und mit allem, das ist ja auch noch wichtig. Und so viele Sachen sind ja auch wichtig. Aber wie Jesus das gesagt hat zu Martha, über Maria, eines ist nötig. Und Maria hat das gute Teil gewählt. Kennt die Geschichte, ja? Dass Martha war mit vielem Dienen beschäftigt und Maria hat sich einfach zu den Füßen Jesu gesetzt und hat nichts gemacht. Hat einfach nur zugehört. Und Martha wurde sauer und hat gesagt, boah, was nimmt die sich da eigentlich raus? Sie setzt sich da einfach hin, hört ihm zu und überlässt mir das ganze Dienen hier. Ich muss hier für alles sorgen. Und sie denkt, dass Jesus natürlich Maria jetzt rügt und sagt, ja, ja, Mädel, mach mal, hilf mal mit. Aber Jesus ist nicht gegen Arbeiten, natürlich, das muss man immer wieder dazu sagen. Aber in dem Fall, in dem Fall, wenn Jesus mit dir Zeit haben möchte und du spürst es in deinem Innern, dann sagst du so, und jetzt lasse ich alles andere liegen und jetzt habe ich Zeit mit Gott. So wie Maria es erkannt hat, das ist jetzt die Zeit, nicht rumzusausen und tausend Sachen zu machen, sondern jetzt ist die Zeit, in der ich mich hinsetze und mit meinem Gott Gemeinschaft habe und ihm zuhöre. Halleluja, wir lernen es wieder in dieser Zeit, ihm zuzuhören auch, nicht nur ihn voll zu quatschen. Herr, ich muss dich an deine Pflichten erinnern. Du bist doch mein Gott, mein Vater, also du hast für mich hier zu sorgen, ne? Und er sorgt unendlich gerne für uns. Aber er sorgt sich, oder nicht, er sorgt, er wünscht sich, glaube ich, noch mehr von uns, als nur unser Versorger zu sein. Dass wir ihm kommen, unsere Liste hinhalten und sagen, Punkt 1 bis 15. Und es ist gut, bring ihm deine Liste. Ja, das ist gut, er nimmt sie. Aber da hören wir nicht auf in unserer Beziehung mit Gott. Ich glaube, er will uns echt in die Reife mehr führen, dass wir kommunizieren mit seinem Herz und fragen, Herr, was ist eigentlich auf deinem Herzen? Wir haben es gelernt, ich denke, die meisten von uns, zu sagen, was ist auf unserem Herzen? Und es ist gut und das bringen wir ihm. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und ich glaube auch, es ist auch die Zeit, Herr, was zu fragen, Herr, was ist auf deinem Herzen? Was bewegt dein Herz? Und Halleluja, das ist so spannend. Und wir wollen auf diese Reise gehen, zusammen wirklich in diese Freundschaft mit Gott hineinzukommen. Zu wissen, was ist auf deinem Herzen, Herr? Herr, was bewegt dich eigentlich? Das ist stark, oder? Nicht nur, was bewegt mich und meine fünf Sachen. Wie gesagt, ist gut. Wir beten für unsere Verwandtschaft und Arbeitsplatz und Land und so weiter. Und die Sache ist die, natürlich bekommen wir, wenn wir immer mehr das Herz Gottes erfahren, wird er dir einige Sachen sagen auch. Auch die zur Fürbitte einladen, natürlich. Und er wird dir auch sagen, wie sehr er dich liebt. Ist so wichtig, dass wir hinhören. Und wie gesagt, nicht nur die Liste hinhalten, sondern, Herr, was möchtest du mir heute sagen? Und ganz oft wird er dir sagen, oh, ich liebe dich so. Ich habe dich bei deinem Namen, ich höre das oft, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er will uns einfach sagen, wie sehr er uns liebt. Mitten in diesem Trubel der Zeit. Du bist kostbar für mich. Ich habe dich auserwählt. Ich habe dich vorherbestimmt. Oh, in dieser Zeit zu leben, mein Licht zu sein in dieser Welt, Salz zu sein, mein Liebling zu sein, an meiner Brust zu liegen. Also Johannes hat das erkannt. Der hat es erkannt, der hat es einfach gemacht. Der hat nicht gefragt, die anderen Jünger, ist es irgendwie schicklich oder so, darf ich an der Brust von Jesus liegen? Der hat es einfach gemacht. Er wusste, er ist der Liebling. Weißt du, dass du sein Liebling bist? Ha! Immer mehr. Weißt du, wenn wir uns ihm aussetzen, dann werden wir das immer mehr wissen. Wenn wir es wagen, mal auf ihn zu hören. Und nicht Angst haben, was könnte Gott mir sagen? Soll ich denn nach Timbuktu? Oder nach Sibirien? Ja, manchmal sind es solche Sachen, dass wir denken, oh Hilfe, wenn ich jetzt echt mich aufmache für Gott, was sagt er mir dann am Ende? Du bleibst dein ganzes Leben in Filderstadt. Yeah! Egal, weißt du? Vielleicht sagt er auch, dein Bahamas ist dein nächstes Ziel. Wir wissen, und weißt du, je mehr wir seine Liebe erkennen, umso mehr wissen wir, dass er echt das Beste für uns hat. Und dass alles, was er uns sagt, das Beste ist. Deshalb können wir diese Blockaden wegtun. Und diese Ängste, kann ich mich echt Gott ausliefern? Kann ich wirklich es wagen, richtig in die Gemeinschaft reinzugehen? Weil am Ende, kann ich ihm wirklich trauen, dass er das Gute hat? Und weißt du, dann kannst du dir einfach Jesus anschauen. Und was hat Jesus gesagt über den Vater? Er hat gesagt, Johannes 14, 9, glaube ich, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus war die personifizierte Liebe. Also wissen wir, dass wenn wir zum Vater kommen, dass es genauso ist, als wenn wir zu Jesus kommen. Es ist das Gleiche und es ist vollkommene Liebe und Heilung und Frieden und Freude und alles, was er ist. Mit dem haben wir dann Gemeinschaft. Halleluja. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Und nicht mehr ein Schild vor ihn stellen irgendwie so, oder her bis hierhin und nicht weiter. Sondern wir sagen, ich mache die Schotten auf. Halleluja. Können wir das heute Morgen sagen? Ich mache die Schotten auf, wo vielleicht noch irgendwas war. Wo noch irgendwo die Schotten dicht waren, meint Gott wirklich gut mit mir? Kann ich mich ihm wirklich hingeben mit allem, was ich bin? Da sagen wir heute Schotten auf. Schotten auf, sag mal Schotten auf. Ich mach die Schotte auf. Ich mach die Türen auf. Ich mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf. Ich halte nichts mehr zurück. Ich vertraue dich. Ich lasse das Misstrauen los. Ich lasse das Misstrauen los dir gegenüber. Dass du es am Ende nicht gut meinst. Dass ich am Ende was verpassen könnte. Oh, wir verpassen nichts bei Gott. Weißt du, du musst nicht jeden Berg bestiegen haben in dieser Welt. Du musst nicht jeden Traumstand vielleicht gesehen haben. Ein paar, da darfst du sehen. Aber es ist so gut, wir sind nicht mehr davon abhängig. Weil unser Glück ist in ihm. Unsere Sättigung ist in ihm. Ist nicht in irgendwas Äußerem, was wir tun. Auch wenn, weißt du, Gott gibt uns so schöne Sachen. Ja, tolle Sachen, die wir machen können. Und die werden, sage ich dir, noch schöner, wenn wir sie mit ihm zusammen machen, aus ihm heraus. Das ist alles schön. Halleluja. Er nimmt dir nichts weg, sondern er gibt dir noch viel mehr. Sag mal, er nimmt mir nichts weg. Oh, er nimmt uns nichts weg. Er packt immer noch drauf. Er hat alles. Er ist die ganze Fülle. Er ist die ganze Fülle. Er ist die ganze Fülle. Er ist der, der das All beherrscht. Und das All, ich habe es wieder nachgelesen, ist 93 Milliarden Lichtjahre groß. Bis jetzt. Also bis jetzt haben sie es gesehen mit ihren Teleskopen. Und wie viel Kilometer sind ein Lichtjahr? Also 93 Milliarden. 9,46 Billionen Kilometer. Das ist unser Gott. Und dieser Gott sucht sich diesen Mini-Planeten aus. Erde. Und setzt dich drauf. Und zieht sogar in dich ein. Ist es nicht total krass? Ist unser Gott nicht total krass? Oh Herr, du bist Hammer! Damit wir hier auf diesem Planeten sein Reich aufbauen. Aus der Gemeinschaft mit ihm heraus. Damit wir überall sein Licht verstrahlen, seine Liebe, seine Freundlichkeit in dieser Welt. Sein Frieden, der so sehr gebraucht wird. Wir machen alle eifersüchtig, wie mein Bruder mich eifersüchtig gemacht hat. Mach alle eifersüchtig, positiv. Ja, das ist mal eine gute Eifersucht. Halleluja. dieser Gott, der das All erfüllt, will Gemeinschaft mit dir und will dieses Herz. Er möchte dein Herz. Er möchte dein Herz. Oh, es ist kostbar, weil er hat sein Herz gegeben. Er gibt die ganze Zeit sein Herz. Und das Schönste für ihn ist, wenn wir sagen, Herr, ja, ich gebe dir mein Herz. Ich halte nicht zurück. Ich gebe dir auch nicht nur einen Dienst, sondern ich gebe dir mein Herz. Oh. Und daraus kommt der wunderschönste Dienst. Das ist alles schön. Mein Herz kommt zur Ruhe in dir. Das ist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Jesus hat gesagt, wenn du vielleicht sagst, wie komme ich zu dir? Er sagte in Matthäus 11, 28, kommt alle her zu mir. Vielleicht bist du müde, die ihr müde seid oder schwere Lasten tragt. Hast du noch eine schwere Last? Und was sagt er? Ich will euch Ruhe schenken. Frieden. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Guck mal, Gott ist sanftmütig und von Herzen demütig. Hätte er gar nicht nötig. Ne? Er ist ja der Chef. Ja. Ist ja so, ne? Er ist sanftmütig. Gott ist sanftmütig und von Herzen demütig. Völlig abhängig von Gott. Und ihr werdet bei mir zur Ruhe kommen. Wenn wir es nicht mehr selber machen, aus eigener Kraft, dann kommen wir zur Ruhe und wir werfen alle Lasten weg. Bist du heute Morgen dabei? Wollen wir alle Lasten? Gibt es noch eine Last irgendwo? Weißt du, dann wirf sie. Lass uns mal alle zusammen jetzt, auch ihr im Livestream, lass uns alle Lasten, können wir hier, auf ihn werfen. Herr, wir werfen heute Morgen alle Lasten auf dich. Auf dich. Wir weigern uns, schwere Lasten zu tragen noch. Wir weigern uns, schwere Jochs zu schleppen, weil du es nur kannst. Und wir danken dir, dass wir deine leichte Last bekommen und dein sanftes Joch. Das hat er gesagt. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott hat nie gewollt, dass wir schwere Lasten schleppen, die dich fertig machen. Oder schwere Jochs. Er hat ein sanftes Joch. Mit dem führt er uns. Und das ist gut und das brauchen wir. Und er hat leichte Lasten. Halleluja. Und alle Schwere. Oh, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Nimm es nicht wieder, nimm es nicht wieder. Nee, wenn du hier rausgehst, dann ist es schon wieder da, die schwere Last. Aber einer muss sie doch schleppen. Ja, Amen, einer muss sie schleppen, der Herr schleppt sie, er schleppt sie für dich. Du weißt, wenn deine Angehörigen noch nicht gläubig sind, das kann eine schwere Last werden, wenn wir nicht aufpassen. Aber er sagt, wirf's auf mich, wirf's auf mich, wirf's auf mich. Ich bin der an ihren Herzen wirkt. Wirf's auf mich. Oder wie es in unserem Land aussieht. Wirf's auf mich. Ich will nicht, dass mein Volk unter dieser Last zusammenbricht, sondern weißt du, wenn wir das auf ihn geworfen haben und seine leichte Last angenommen haben, dann kommt Glaube, dann wissen wir Halleluja. Ich weiß, meine Angehörigen kommen zu Jesus. Ich weiß, dieses Land kehrt um. Unsere Länder, Schweiz, Österreich, Frankreich, Halleluja, Europa, sie kehren um. Ich habe jede Last abgegeben. Ich vertraue dem Herrn. Halleluja. Ich stehe dafür. Aber nur Gott kann diese Last tragen. Und deshalb ist es so gut. Aber ich gebe mich hin, dafür zu beten. Auch in der Zeit mit Gott. Mein Land zu segnen, die Regierenden zu segnen. Meine Chefs zu segnen. Meine Nachbarn. Da bekommen wir schon Lasten, aber nicht Lasten, die uns kaputt machen. Sondern Lasten, die verwandelt werden in Frucht. Halleluja. Oh, weil es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. So wunderbar. Alles kommt aus dieser Zeit hervor, aus dieser Gemeinschaft, die wir haben, aus diesem Leben einfach mit ihm. Religion heißt, Gott von Ferne zu kennen und immer mal, wenn wir was brauchen, mit ihm zu sprechen. Aber Leben mit ihm und Gemeinschaft mit ihm heißt, boah, ich lebe echt jede Minute mit ihm. Und Frucht kommt hervor. Und einer, wir haben es vorhin gesungen, eine Armee steht auf. Und so steht die Armee auf, in dieser Einheit mit ihm, in dieser Einheit, Halleluja, miteinander. Weil auch in der Gemeinschaft mit ihm, vielleicht hattest du noch einen Anstoß gegen jemanden. Und in dieser Zeit mit ihm kommst du vor Gott. Und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Und plötzlich kriegst du seine Perspektive und plötzlich erfüllt Liebe dein Herz für diese Person, die dich irritiert hat oder wo du Anstoß genommen hast. Halleluja! Das ist so wunderbar. Weißt du, unser Herz wird wieder weich in diesen Zeiten mit Gott, wo es vielleicht irgendwo hart geworden ist, weil die Welt hart ist. Aber es wird wieder weich. Wir leben mit weichem Herzen. Weißt du, das ist Leben auch. Ich sag dir, ein Leben mit einem harten Herzen, das ist gar kein Leben. Das ist nur irgendwie existieren. Aber Leben heißt, ich habe ein weiches Herz für Gott. Ich habe ein weiches Herz für seine Impulse. Ich habe ein weiches Herz. Ich lasse die Menschen los. Ich vergebe. Ich bitte auch um Vergebung. Und ich vergebe. Und das Leben wird wieder schön. Weil die stinkenden Leichen, die im Keller liegen, machen das Leben ziemlich unangenehm. Der ständig dieser Leichengeruch irgendwie in deiner Nase. Da schleppen wir, das ist auch eine schwere Last. Die schleppen wir auch nicht mit uns rum. Wir wissen, was Gott uns vergeben hat. Und dann weißt du wieder, boah, ich kann doch alles vergeben, was er mir alles vergeben hat, Hammer. Und deshalb kann ich vergeben. Und ich mache mein Herz weich. Und ich lebe mit einem weichen Herzen. Und mit einem sensiblen Herzen für Gott. Und das passiert in diesen Zeiten, die wir vor ihm verbringen. Da kriegen wir wieder seine Perspektive. Halleluja, heilt er unser Herz auch. Da bekommt Trost in unser Herz. Weißt du, er ist der Tröster. Der Heilige Geist ist der Tröster. Er tröstet uns auch. Vielleicht hast du jemanden verloren, geliebten Menschen. Oh, das war einfach schwierig, die letzte Zeit. Dann sagt er mir, Trost ist da. Tröste dich. Er ist so wunderbar. Und indem sein Trost da ist, heilt er uns. Halleluja. Bist du froh, dass er tröstet? Dass er tröstet. Oh, das ist so herrlich. Oh. Und dann kommt wieder ganz neue Kraft. Wir sind getröstet. Und dann können wir wieder auffahren mit Flügeln wie die Adler. Weil alles ist an ihn gegeben worden. Unser Herz ist zur Ruhe gekommen. Unser Herz ist gesättigt von ihm, gesättigt von Gott, gesättigt mit seinem Trost, gesättigt mit seinem Frieden, gesättigt mit seiner Freude, gesättigt mit seiner ganzen Fülle. Da ist keine Last mehr, außer dieser leichten. Das ist wieder neu, Glaube, da kommt diese Auferstehungskraft. Römer 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, hast du Gemeinschaft mit dem, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der nicht im Grab geblieben ist, Halleluja, ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und somit auch alles, was sich bewegt. Es ist bestimmt aufzuerstehen. Halleluja. Halleluja. Und diese Auferstehungskraft durchströmt dich, macht auch deinen Körper gesund und fit wieder und gibt dir neue Kraft, wo du sagst, boah, ich kann nicht mehr. Aber da kommt neue Kraft, weil seine Auferstehungskraft in dir ist. Und zwar die ganze Zeit. Die lebt die ganze Zeit in dir. Halleluja. Bist du dankbar für die Fülle Gottes, die in dir lebt? Mit allen Facetten. Ich habe nur ein paar angerissen. Das ist nur Teil. Und der ist schon so Hammer, dass du denkst, boah, Herr, du bist so wunderbar. Und ich will mit dir Gemeinschaft haben. Willst du mit ihm Gemeinschaft haben? Die schönste Gemeinschaft. Lass uns mal zusammen aufstehen. Oh Herr, wir danken dir so sehr für die schönste Gemeinschaft, zu der wir berufen sind. Danke für unsere erste Berufung, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Mit dem, der mich gemacht hat. Mit meinem Schöpfer, der unendlich groß ist und der sich entschieden hat, in mir zu wohnen. Der mich unendlich liebt, der sich für mich hingegeben hat und der mir jede Last abnimmt. Der mein Friede ist, der meine Freude ist, der meine Stärke ist, der mein Leben ist. Oh, der alles gut macht. Alles, was ich ihm bringe und auf ihn werfe, er nimmt's und macht es gut. Herr, wir danken dir so sehr. Wir danken dir, dass du uns alle tiefer in deine Gemeinschaft hineinziehst. Wir danken dir für Zeiten, die wir in deiner Gemeinschaft leben und haben täglich. Danke, dass du uns erinnerst, Heiliger Geist. Danke, dass du uns erinnerst, Zeit freizuschaufeln dafür. Uns das nicht rauben zu lassen. Und in deiner Gemeinschaft auch dann den ganzen Tag zu leben. Halleluja. Danke, dass du uns erinnerst, keine schwere Lasten zu tragen. Und kein schweres Joch, sondern unter deinem sanften Joch zu gehen. Und Austausch von Herz zu Herz zu haben. Danke, dass du uns tiefer da reinziehst, in deine Beziehung, einfach in wirklich auch in Freundschaft. Herr, dass es immer mehr von dieser reinen Versorgungsebene immer mehr zu Freundschaft auch hingeht. Halleluja, danke, wo du uns nicht nur versorgst und wir sind unendlich dankbar für deine Versorgung, sondern wo du auch immer mehr dein Herz mit uns teilst. Nicht nur wir unser Herz, sondern du auch dein Herz mit uns. Danke, Herr, dass du uns einlädst, jeden Einzelnen in diese so schöne, kostbare, tiefe Beziehung. Danke, Herr, auf diese Reise, auf der wir sind. Diese Abenteuerreise, diese spannendste Reise, die es überhaupt je gegeben hat und auf der wir sind. Halleluja. Oh, du bist auf Reisen, weißt du das? Du bist die ganze Zeit auf Reisen. Wenn du sagst, oh, ich kann mir keinen Urlaub gerade leisten, sag ich, bin auf Reisen. Mit meinem Gott bin ich auf Reisen die ganze Zeit. Halleluja. Und da ist es wunderschön mit ihm. Ob ich hier bin oder am schönsten Traumstand, es ist wunderschön, weil er da ist, weil er in mir lebt. Oh, weil ich mit ihm diese wunderschöne Beziehung habe. Weil er lebt. Und weil er lebt, lebe ich. Halleluja. Und ich bin von ihm gefunden. Und ich habe ihn gefunden. Halleluja. Herr, wir danken dir für das schönste Leben, das du uns gegeben hast. Für das tiefste Glück, das du in uns bist. Herr, wir haben das tiefste Glück gefunden, das jemals ein Mensch finden kann. Und das bist du. Und alles wird dadurch schön. Alles wird dadurch schön. Halleluja. Wir preisen dich und wir danken dir, Herr, und wir lieben dich. Und wir danken dir, dass unsere Liebe noch immer tiefer wird zu dir. Danke, Herr. Und auch unsere Offenbarung, wie sehr du uns liebst. Danke, dass es immer tiefer wird. Halleluja. Wir danken dir und wir loben dich und wir preisen dich in alle Ewigkeit. Amen und Amen. Danke, Jesus. Ja, ihr könnt gleich stehen bleiben. Gott hat uns berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes und er ist hier heute Morgen. Seine Gegenwart ist hier. Wer spürt seine Gegenwart heute Morgen hier? Halleluja. Andreas, du kannst ans Keyboard kommen. Wirklich, seine Präsenz ist einfach in unserer Mitte. Halleluja. Und dieses Wort, das Irina uns gebracht hat, ist wirklich so ein Schlüssel. Diese Gemeinschaft mit dem Vater, diese Gemeinschaft mit dem Sohn. Da hat er uns hineinberufen und er möchte, dass wir diese Gemeinschaft wirklich ungetrübt genießen. Und deswegen möchte ich jetzt gerade an der Stelle, möchte ich für all diejenigen beten, persönlich beten, die auch dir die Hand auflegen, mit dir beten, wo du einfach nicht diese Gewissheit momentan in deinem Herzen hast, dass du wirklich in einer freien Beziehung zu Gott lebst. Ich spreche jetzt nicht davon, ob du es immer praktiziert hast, sondern ich spreche davon, dass du einfach nicht diese Sicherheit hast, dass du nicht sicher bist, ja, steht da nicht doch noch was zwischen mir und Gott? Ist da nicht noch irgendwas, was zwischen mir und Gott steht? Und Gott möchte das wegnehmen heute Morgen. Und es gibt im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten, was dahinter steckt, hinter diesem Empfinden, dass da noch was zwischen dir und Gott steht. Das eine ist, dass du vielleicht noch nie in deinem Leben wirklich bewusst gesagt hast, Herr Jesus, ich nehme dich auf in meinem Herzen. Weil das Wort Gottes, die Bibel sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wir müssen ihn bewusst aufnehmen. Es ist eine bewusste Entscheidung unseres Herzens, wirklich Jesus zum Herrn unseres Lebens zu machen, ihn zu unserem Erlöser zu machen. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Es ist das Wichtigste überhaupt, weil du hast es vorher gehört, der Vater, der diese beiden Jungen im Wasser sah, er auf dem Boot mit der Planke, die er zuwerfen konnte, oder Rettungsring, ich weiß nicht mehr genau, was es war, auf jeden Fall etwas zur Rettung zuwerfen konnte. Er wusste, wenn sein Sohn jetzt untergeht, dann ist er in Ewigkeit bei Gott, dann ist er in Ewigkeit gerettet, dann ist er in Ewigkeit bei Jesus. Aber er wusste auch, wenn der Freund dieses Sohnes untergeht, dann ist er in Ewigkeit nicht errettet, dann ist er in der Ewigkeit getrennt von Gott, dann ist er in Ewigkeit in der Finsternis. Und so hat er seinen Sohn zu Jesus gehen lassen, weil er wusste, er ist beim Herrn. Und er hat den Rettungsring dem anderen zugeworfen. Und das Ende der Geschichte war, dass dieser andere Junge sich später bekehrt hat, weil er erkannt hat, wirklich, der Vater hat wirklich ihm repräsentiert, was der Vater im Himmel für uns getan hat. Nämlich, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. Und dieser Vater hat seinen Sohn geopfert für diesen unerretteten Jungen. Und er hat daraufhin Jesus empfangen. Aber weißt du, das ist so wichtig. Wir müssen ihn aufnehmen. Wir müssen ihn empfangen in unserem Leben. Wir müssen Ja sagen zu ihm. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast vielleicht noch nie in deinem Leben wirklich diese Entscheidung bewusst getroffen und gesagt, ja, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Komm du in mein Herz hinein. Erlöse du mich. Dann ist jetzt deine Gelegenheit, es zu tun. Und ich möchte jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten, auch wenn du über Livestream zuschaust. Ja, weil das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens überhaupt. Und du kommst nicht um diese Entscheidung drum rum. Ja? Jesus hat auch gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem bekenne ich mich vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, es ist eine Sache, wo wir nicht nur mit unserem Herzen irgendwas glauben, sondern wo wir es auch mit unserem Mund aussprechen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich dir heute da einfach reinhelfen und möchte einfach da mit dir und für dich beten. Und das Zweite ist, wenn du mal vielleicht schon mal Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, aber du hast einfach ohne ihn gelebt, du bist weggekommen, Dinge sind in deinem Leben dazwischen gekommen, ja, haben dich weggebracht einfach von diesem Leben mit ihm. Ich spreche jetzt nicht nur davon, dass du vielleicht mal ein paar Tage lang irgendwie keine Gemeinschaft mit ihm hattest, sondern ich spreche wirklich davon, du bist vielleicht über Jahre einfach ohne ihn unterwegs gewesen. Und heute ruft Jesus dich zurück an sein Herz, heute ruft er dich zurück und er sagt, hey, ganz neu, mach diesen Anfang. Komm in die Gemeinschaft mit mir. Die Gegenwart Gottes ist hier. Vielleicht bist du auch hier und du hast einfach in deinem Leben einfach diese Sache, von der du weißt, sie trennt dich von Gott. Das ist die dritte Möglichkeit. Etwas trennt dich von Gott. Sünde nennt die Bibel das. Etwas, was an Gott vorbeigeht. Du weißt es genau, das trennt mich von Gott in meinem Leben. Ja, heute wird viel wegpsychologisiert und wird gesagt, ja, das ist ja nicht Sünde, sondern das ist nur irgendwie, keine Ahnung, eine andere Veranlagung oder sonst irgendwas. Weißt du, das wird alles wegpsychologisiert, aber die Bibel ist ganz klar, Sünde trennt uns von Gott. Sünde ist die Verfehlung unseres Zieles im Leben und es trennt uns von Gott. Und du bist vielleicht hier und da ist dieser Berg in deinem Leben, vielleicht sind auch Vielleicht sind auch Belastungen dadurch in dein Leben hineingekommen, Bindungen. Wir hatten es vorher schon ein bisschen von Befreiung in der Überleitung. Aber das sind vielleicht Dinge in deinem Leben, von denen du wirklich Befreiung auch brauchst, weil einfach die Sünde der Macht der Finsternis Raum gemacht hat. Dann ist jetzt deine Gelegenheit, dass du wirklich diesen Stein wegrollst aus deinem Leben, dass er weggerollt wird durch die Kraft Gottes, indem du einfach zu ihm kommst und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich und ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn, Erlöser, der mir meine Schuld vergibt und der mich befreit von allem, was mich trennt vom Vater. Und wenn du einfach sagst, jawohl, ich möchte gern, Pastor Georg, dass du mich da in das Gebet jetzt mit einschließt, dann da, wo du jetzt bist, über Livestream, hier im Raum, wenn du hier im Raum bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, dass es ein Zeichen ist zwischen dir und Gott und auch, ja, da hinten, ich sehe deine Hand, ist noch jemand da, der einfach sagt, jawohl, ich möchte, dass du mich da jetzt gerade mit reinnimmst in dieses Gebet, dann streck einfach deine Hand, ich habe 3 Hände bis jetzt gesehen, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte einfach, dass du mich da mit reinnimmst in dieses Gebet, dann wollen wir nämlich jetzt gleich zusammen, ja, du auch, Herr, super, dann wollen wir jetzt gleich zusammen beten, dann wollen wir jetzt gleich miteinander beten, wir wollen es mit unserem Mund aussprechen und wir wollen sein Leben empfangen, weil die Gegenwart Gottes ist so stark hier und er möchte wirklich in dein Leben mit seiner Präsenz, mit seiner Realität hineinkommen. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, ich kann deine Hand nicht sehen, aber es ist trotzdem eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Du kannst jetzt gleich dieses Gebet mitbeten, wir nehmen dich mit da hinein und dann kannst du uns eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.net und dann schicken wir dir was Kleines zu als Geschenk und beten einfach auch für dich, dass du in dieses Leben mit reinkommst. Ist hier im Raum noch jemand, der sagt, jawohl, ich möchte da noch mit reingenommen werden jetzt in dieses Gebet, weil wir beten jetzt zusammen und ich möchte einfach jeden bitten, der einfach seine Hand gehoben hat oder der einfach spürt in seinem Herzen, jawohl, ich sollte bei diesem Gebet dabei sein. Ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt ganz schnell hier zu mir nach vorne kommst, dass wir hier zusammen beten, einfach gemeinsam, alle, die einfach ihre Hand gehoben haben, kommt einfach ganz schnell nach vorne und dann wollen wir das hier zusammen festmachen. Ja, komm einfach ganz schnell nach vorne, genau auch da hinten. Ja, einfach jeder, der seine Hand gehoben hat, komm einfach nach vorne. Halleluja. Herzlich willkommen. Komm her. Halleluja. Komm ruhig hierher. Genau, dann kann ich hier für euch alle zusammen beten. Herzlich willkommen. Super. Ihr gehört zusammen. Ah, okay. Halleluja. Herzlich willkommen. Halleluja. Danke, Jesus. Da war noch jemand, der seine Hand gehoben hatte, glaube ich. Ich hatte noch eine Hand gesehen. Dann komm einfach nur nach vorne. Wenn du deine Hand gehoben hattest und gesagt hast, jawohl, ich möchte einfach da mit dazukommen, dann komm einfach noch mit dazu. Wir wollen jetzt zusammen beten. Gott ist hier, seine Gegenwart ist hier. Ja, genau. Herzlich willkommen auch noch. Halleluja. Gebt mal nochmal allen zusammen einen kräftigen Applaus. Halleluja. Und Gott ist hier wirklich und er liebt euch so sehr. Und ihr habt es gehört heute auch in der Predigt von meiner wunderbaren Frau. Halleluja. Amen. Ist das nicht der Hammer? Ich habe heute beim Predigen, als meine Frau gepredigt, habe ich gedacht, und diese Frau hat dir mal gesagt, als du sie geheiratet hast, dass sie nie predigen wird. Ist der Hammer, ne? Was Gott tut. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wirklich der Hammer. Danke, Jesus. Und Jesus liebt euch und er hat einen Plan für euer Leben und er möchte etwas tun in eurem Leben. Er möchte euch zum Vater ziehen, er möchte euch zu seinem Herzen ziehen und heute sollt ihr hier wirklich diese Gewissheit empfangen, dass ihr Kinder Gottes seid und dass euch jede Schuld und Sünde vergeben ist, dass das Alte vergangen ist und dass er jetzt was Neues begonnen hat in eurem Leben. Er tut es gerade jetzt. Die Bibel sagt, wenn wir es mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dann werden wir errettet. Und deswegen möchte ich euch als erstes einfach ein Gebet laut vorsprechen und ihr dürft es einfach laut nachsprechen. Da bekennt ihr es mit eurem Mund. Ihr dürft einfach eure Augen schließen und jeder, der sonst im Raum einfach mitbeten möchte, schließe einfach auch deine Augen und lasst uns einfach dieses Gebet zum Vater sprechen und sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du die Gemeinschaft mit mir möchtest. Dass du dich nahe an meinem Herzen haben möchtest. Und ich danke dir, Vater, dass du die Kluft überwunden hast, die zwischen mir und dir war, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Ich glaube mit meinem Herzen, dass er wegen meiner Sünde am Kreuz gestorben ist. Und ich bekenne jetzt mit meinem Mund, er ist mein Herr. Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Erlöser. Ich komme zu dir, Vater, mit aller meiner Schuld und Sünde, mit allem, was ich falsch gemacht habe. Und im Namen Jesus bitte ich dich jetzt um Vergebung. Und ich empfange die Reinigung durch das Blut Jesu Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, komm, erfülle jetzt mein Herz mit der Realität des neuen Lebens, mit der Kraft des neuen Lebens. Komm du jetzt in mein Leben und mach es neu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich danke dir, Jesus, jetzt für deinen Geist, Herr, in dem diese Kraft ist, die alles neu macht. Du sagst es in deinem Wort, siehe, ich mache alles neu. Danke, Herr, dass wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ich danke dir, Herr, für meine kostbare Schwester jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie von diesem Tag an wirklich ja, an der Hand nimmst, aber noch mehr. Du nimmst sie in den Arm, Herr. Du nimmst sie in deine Arme und du hältst sie ganz fest. Du hältst sie ganz fest an deiner Brust, Herr. Und du lässt sie gesunden in deiner Liebe, Herr. Oh, danke, Jesus, für dein Werk an ihr, Herr. Danke für dein Werk der Liebe, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, dass meine Schwester in dir sicher ist, Herr. Sicher und geborgen, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr, du hast sie je und je geliebt, Herr. Vor Grundlegung der Welt, Herr. Du hast sie geschaffen aus Liebe, Herr. Und heute ist sie zu dir gekommen, Herr. Und sie hat dich aufgenommen, Herr. Und jetzt hüllst du sie ein, Herr, du umhüllst sie und du erfüllst sie, Herr, mit deiner Liebe, Herr, in Jesu Namen. Oh, danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr, die alle unsere Verletzungen heilt, Herr. Oh, die all das, was der Feind an Wunden geschlagen hat, verbindet, Herr, und heilt und neu macht, Herr. Danke, Jesus, für deine ewige Liebe, Herr, die jetzt durch die Seele meiner Schwester fließt, Herr. Und ich höre einfach, wie seine Stimme sagt, ja, du bist angenommen, du bist angekommen, angekommen in mir, sagt der Herr, angekommen in meiner Liebe. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke für deine Herrlichkeit, Herr. Danke für deine Liebe. Danke für deinen Frieden, Herr. Danke für dein Werk der Neuschaffung jetzt, Herr. Danke für die Waschung der Wiedergeburt, Herr, die alles neu macht, Herr. Ja, die zerbrochenen Teile nimmt und etwas Neues daraus formt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, danke für dein Werk, Herr. Danke, Herr, dass du ihn einhüllst, Herr, dass du ja, meinen Bruder jetzt erfüllst, Herr. Erfüllst, Herr. Erfüllst, Herr. Deiner Liebe, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Die Gegenwart Gottes ist so stark hier. Danke, Herr. Danke, Herr, dass er zur Ruhe kommt in deiner Gegenwart, Herr. Zur Ruhe kommt in dir, in dieser Gewissheit. Er ist dein geliebter Sohn. Er ist dein geliebter Sohn. Du Du hast Gefallen an ihm gefunden. Du hast ihn richtig gestellt, Herr. Du hast ihn richtig gestellt, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Schließ einfach deine Augen. Halleluja. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, Herr, dass du meinen Bruder übernimmst, Herr. Jetzt mit deiner Gegenwart, Herr. Danke, Herr, dass du in seiner Seele, Herr, etwas von diesem Frieden deponierst, der höher ist als alle Vernunft, als alle Gedanken, als alles, was ihn jagen will und treiben will. Ja, ich sage über ihm, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. In Jesu Namen. Und Ruhe und Frieden kommt. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater, wir lieben dich, Herr, wir danken dir. Oh, seine Gegenwart ist so stark hier. Aber wenn du im Raum bist, du kannst einfach mal deine Hände einfach in diese Gegenwart ausstrecken und ganz bewusst aufnehmen. Seine Gegenwart ist hier. Halleluja, Halleluja. Und für euch, die ihr hier vorne seid, wenn ihr einfach noch gerne weiter auch persönliches Gebet möchtet, hinter euch stehen jetzt ganz liebe Mitarbeiter von mir, die einfach bereit sind, auch noch weiter für euch persönlich zu beten, wenn ihr das möchtet, die euch was Kleines schenken möchten. Wie gesagt, die über Livestream zuschauen, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.net, dann bekommt ihr das auch. Aber ihr dürft euch einfach mal umdrehen und schauen, wer hinter euch steht. Genau, da ist die Doris hinter dir und hier ist der Dieter und da ist die Efi, genau hinter dir. Genau, hinter dir. Hinter dir, ja, genau. Halleluja. Und da könnt ihr einfach noch mit ihnen rübergehen in den Raum und empfangen noch persönliches Gebet. Und wir geben ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Gott ist hier. Oh, Gott ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Vater. Oh, wow, so stark. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch genießen seine Gegenwart heute Morgen? Wie viele von euch genießen diesen Gottesdienst? Wie von euch haben die Predigt genossen? Halleluja. Preist den Herrn. Amen. So wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist so mächtig am Wirken. Ich möchte auch ganz, ganz besonders herzlich wirklich noch alle, die noch nicht angemeldet sind, zu unserer Konferenz einladen. Gott hat die letzten Tage noch mal so klar zu mir gesprochen, unsere Konferenz, die vom 24. bis 26. Oktober stattfindet, hier im Glory Life Zentrum, heißt ja eine neue Zeit. Ja? Und ich glaube wirklich, weißt du, auch die Propheten sagen das. Ich habe jetzt gerade habe ich was von Bobby Connor gehört wieder, der ja auch ein Prophet hier in diesem Haus ist. Es ist eine Zeitenwende momentan im Geist. Es ist, man könnte Zeitenwechsel, Zeitenwende, wie auch immer. Ich sage nicht so gern Zeitenwende, weil das hat der Bundeskanzler so oft, oder der frühere Bundeskanzler so oft gebraucht, bis keiner mehr geglaubt hat. Aber es ist wirklich so, es passiert. Ja, es passiert im Geist etwas Entscheidendes. Und das wird sich auswirken auf unser aller Leben, auch auf das Leben in der Welt und auf die Menschen in dieser Welt. Und gleichzeitig müssen wir eins verstehen, wenn eine Zeitenwende passiert, ist letztendlich auch im Sichtbaren passiert, ist letztendlich immer der Initiator ursprünglich Gott. Das heißt, Gott hat einen Plan. Er möchte eine neue Dimension der zukünftigen Welt ins Jetzt dieser Zeit bringen. Und deswegen wendet er die Zeit. Und um in dieser Zeitenwende zum einen erfüllt zu sein, sodass du stehen kannst, auch angesichts von Erschütterungen, die es in der Welt immer mehr geben wird. Und andererseits, um erfüllt zu sein mit der Substanz dessen, was Gott jetzt tun will, weil er möchte etwas in dieser Zeit tun. Er ist der Bestimmer der Zeitenwenden. Er ist derjenige, der diese Dinge schafft. Er ist derjenige, der Neues schafft. Ja? Und um damit erfüllt zu sein, ist es wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit die Substanz empfangen, die Gott jetzt für diese spezielle Zeitenwende hat. Amen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns wirklich an dieser Konferenz vom 24. bis 26. Oktober, wirklich, er wird uns stehen lassen, wirklich in seinem Portal der Herrlichkeit. Gott hat gerade jetzt gestern hat er zu mir gesprochen, wirklich über dieses Portal. Ich habe ihn über Tage habe ich ihn gefragt, habe gesagt, Herr, wo ist das Portal in die Substanz dessen, oder in die Substanz, die wir jetzt brauchen, damit wir in diese kommende Zeit gut hineingehen können und damit wir in dem Neuen gehen können, was du jetzt tun willst. Und er hat zu mir gesprochen, aber ich verrate es euch jetzt noch nicht, sondern da müsst ihr zur Konferenz kommen. Halleluja. Seid wirklich dabei. Ich sag's euch wirklich, wenn du zu Glory Life gehörst sowieso, wenn du nicht zu Glory Life gehörst, empfehle ich es dir auch. Ja, melde dich an, es kostet nichts die Anmeldung, aber du musst dich anmelden. Freitag bis Sonntag mit Catherine Ruanalla, Steve Swanson und uns. Und wir werden wirklich ein entscheidendes Wochenende haben. Ja? Ein Zeitenwenden-Wochenende. Ja? Eine neue Zeit. Verpasst es nicht, sei live dabei. Ja, wirklich, das live ist ganz anders. Du, heute Morgen hier die Gegenwart Gottes ist so stark, das musst du live aufnehmen. Ja, das musst du live aufnehmen. Also sei live dabei. Meld dich an, buch ein Hotel oder eine Ferienwohnung oder ein Zimmer oder was auch immer. Oder frag Freunde hier vor Ort, wo du übernachten kannst, wie auch immer. Und sei dabei. Ja, die Infos werden eingeblendet, genau. Du kannst auf unsere Website gehen, www.glorylife.net, und dann bist du mit dabei. Halleluja, es wird gewaltig werden. Preist den Herrn. Gott ist so am Wirken. Also er steckt unsere Zeltpflöcke weiter. Überall, auf allen Ebenen. Nächsten Samstag eröffnen wir die Glory Life Gemeinde Heidenheim. Halleluja. Eineinviertel Stunden mit dem Auto von hier wird diese Gemeinde eröffnet, und ich lade dich einfach ein, mit dabei zu sein. Als Glory Life Familie wollen wir das feiern. Also begrenzte Platzzahl, also jetzt nicht die ganze Glory Life Familie möglichst, weil so viele Plätze haben wir nicht, aber kommen, also gut 100 Leute kriegen wir da rein, auf jeden Fall 120 vielleicht auch, also ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel, ein paar können am Boden sitzen, auf jeden Fall dort in Heidenheim. Nächsten Samstag um 17 Uhr eröffnen wir dort die Gemeinde. Also sei dabei. Es findet in den Räumen statt. Die Gemeinde trifft sich dort in den Räumen der Baptistengemeinde in Heidenheim. Da kannst du im Internet schauen, die Adresse. Und dann können wir uns da sehen. Und jetzt am Dienstag fängt wieder ein neues Glory House an. In Frankfurt ein neues Glory House. In Graz haben wir gerade ein neues Glory House eröffnet. Also überall steckt Gott unsere Zeltpflöcke weiter. Amen. Betet weiter für das Kindergartenprojekt. Wir warten auf die Rückmeldung von dem Besitzer. Der will sich noch ein paar Gedanken machen. Will noch gucken, ob er woanders vielleicht noch mehr kriegt oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Betet einfach weiter dafür. Betet für dieses Kindergartenprojekt. Es läuft auch. Wir sind dabei, den Verein zu gründen und so weiter. Wir warten noch auf Rückmeldungen für das Gebäude. Aber Gott ist überall dabei, zu erweitern und Zeltpflöcke weiterzustecken. Und heute Morgen gebe ich dir jetzt an der Stelle, möchte ich dir die Gelegenheit geben, einfach ein Teilhaber auch zu sein an dem, was Gott tut. Einfach ein Saatkorn zu säen. Du darfst investieren. Ja, sieh es wirklich als ein Investment in das, was Gott tut. Ein Investment in dieses Haus der größeren Herrlichkeit, das er jetzt baut in dieser Zeit. Ja, das ist so, dass du ein Teilhaber sein kannst an dem, was er tut. Und wir wollen einfach als Teilhaber heute geben und auch im Glauben proklamieren, was das heißt, ein Teilhaber zu sein. Ja, Teilhaber, wenn du Teilhaber bist am Vorratshaus, wenn hier deine Gemeinde ist, dann ist es dein Vorratshaus, dann gibst du deinen 10. Teil in das Vorratshaus. Ja? Da wollen wir das proklamieren. Ihr könnt die Folie einblenden, einfach für alle Zehntengeber und gleichzeitig für alle, die einfach auch teilhaben durch Saatkörner. Auch über Livestream kannst du geben gleich. Hast du die Möglichkeit über PayPal, Kreditkarte oder Überweisung. Aber zuerst proklamieren wir noch zusammen die Zehntengeber und die Säleute haben nämlich Verheißungen vom Wort Gottes, und die wollen wir proklamieren und das wollen wir im Glauben nehmen. Also lass uns das gemeinsam proklamieren und sagen, als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinen Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Das ist Malachi 3. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. Bist du ein fröhlicher Geber heute Morgen? Halleluja. Preist den Herrn. Dann hast du die Möglichkeit, wir geben jetzt hier vor Ort die Eimer durch, blende die Folie ein für die über Livestream zuschauen. Hier vor Ort kannst du in bar geben oder die Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist. Ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere nimmst du mit nach Hause. Überweise es in den nächsten Tagen und so bist du mit dabei beim Geben und kannst es mit Freude tun. Und ihr über Livestream, wie gesagt, nutzt einfach die Möglichkeiten, die euch eingeblendet werden. Und da könnt ihr euch jetzt eben genauso als Investoren betätigen. Halleluja. Und während ihr gebt, wollte ich euch noch gerne einen Teil von dem Bericht vorlesen, den ich jetzt aus Hannover bekommen habe, in Bezug auf den Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, den wir dort am 2.10. hatten in der Ichthys-Gemeinde. Ich lese nicht alles vor, was sie geschickt haben, sonst wäre es zu lang, aber einige Dinge, sie haben einfach aufgelistet, was Gott getan hat, einfach während dieses Gottesdienstes. Und wir wollen ihm einfach die Ehre geben, auch für all die Zeugnisse, die da gekommen sind. Ja, sie schreiben hier, einer Frau, das hatte ich schon hier erzählt, auch einer Frau mittleren Alters wurde durch eine OP eine Metallplatte in die Hand einoperiert, die nach Gebet nicht mehr tastbar war. Das Gewebe war ganz weich. Halleluja. Preist den Herrn. Das war das Erste. Das Zweite, durch eine Polyneuropathie hatte eine Frau beim Treppensteigen mehrere Jahre Schmerzen in den Beinen. Nach dem Gebet für Heilung waren die Schmerzen verschwunden. Sie testete dies, indem sie die Treppen stieg und keine Beschwerden mehr hatte. Halleluja. Preist den Herrn. Eine andere Frau hatte seit einigen Monaten Schmerzen im Knie. Als ihr die Hand aufs Knie gelegt wurden und für sie um Heilung gebetet wurde, waren sie danach verschwunden. Sie konnte ihr Knie ohne Beeinträchtigung bewegen. Preist den Herrn. Eine andere Frau hatte wegen eines Glaukoms Schleier vor den Augen, die nach dem Gebet verschwunden waren. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ein neues Fußgewölbe entstand durch Handauflegung im Gottesdienst bei einer Frau. Danke, Jesus. Es war ein kreatives Wunder. Halleluja. Eine Frau konnte ihren Arm wieder nach oben strecken, der durch einen Tumor beeinträchtigt gewesen war. Preist den Herrn. Von dem Tumor haben wir noch keine Rückmeldung. Aber wir glauben, dass sich auch der Tumor auflöst. In Jesu Namen. Eine Frau berichtete, dass der Druck, sie hatte ein Schilddrüsenproblem, die Schilddrüse hat sich aufgelöst immer mehr und deswegen hat sie einen Druck auf der Schilddrüse und sie berichtete, dass der Druck auf der Schilddrüse nicht mehr zu spüren ist. Halleluja. Eine andere Frau wurde von einer Blasenschwäche geheilt. Preist den Herrn. Ich weiß, das schreibt jetzt nicht, wie sie es getestet hat, aber ich vermute mal, wahrscheinlich durch Hüpfen, Springen und so weiter, weil meistens ist dann so, dass Leute inkontinent sind und offensichtlich ist sie davon geheilt. Preist den Herrn. Ein Mann konnte nach Gebet besser laufen. Eine Frau empfing seelische Heilung und Befreiung von dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen und erlebte danach auch Heilung und sie konnte dann besser laufen. Preist den Herrn. Ein Mann wurde von Halswirbelproblemen geheilt. Eine andere Frau wurde von einem Halswirbelsäulenproblem geheilt. Sie erlebte, wie sie in dem Bereich leicht, schmerzfrei und beweglich wurde und vieles mehr. Ich lese nicht alles vor, aber gebt mal Jesus die Ehre für das, was er getan hat. Halleluja. Preist den Herrn.